einer Stadt aus Stahl und Glas, die Lichter blenden hell. Dort sitzt Luigi, Althöfer mit goldenen Händen, unsichtbar und schnell. Er baut sich Türme aus Versprechen, kauft die Nacht mit Geld. Doch hinter seinen Mauern hüllt sich Schmerz in kalter Welt. Und die Straßen flüstern Namen, die kein Echo mehr empfing. Und die Uhren haben Zeugen, doch ihr Ticken hat gekrankt. Wer weint für die Verschwundenen? Wer schreibt die alten Lieder? Wer stoppt den fernen Stimmenlauf? Wer holt die Seelen wieder? Wir rufen durch das Schweigen, bis die Mauern gar zerfallen. Bis Wahrheit in den Fenstern steht und keine Lügen hallen. Polizeiautos rollen leise, Akten stapeln sich im Rad. Und die Schlagzeilen sind laut, doch die Antwort bleibt Verrat. Fernsehkameras zeigen Zorn, die Medien schlagen. Im Grund und aus der Asche alter.